war ein Wunder, fest und unbedingt hat man auch noch Hoffnung, wenn etwas misslingt. Ich glaube, es gibt Dinge, es wird alles gut, egal was war. Ich glaube, es gibt Dinge, thank you.